Die Stadt Hamm hat in den Nachkriegsjahren erstmal gar nicht richtig gewusst, was sie mit diesem großen Platz hier machen sollte. Und es war eine große Schande, dass in unmittelbarer Nähe des Synagogenplatzes die Stadt Hamm als erste Baumaßnahme ein öffentliches Pissoir errichtet hat. Das ist natürlich eine ziemliche Unverschämtheit, finde ich, gewesen. Und wir haben damals von den Naturfreunden direkt an der Wand des Toilettenhäuschens eine große Holztafel errichtet, wo die Umrisse der Synagoge zu erkennen waren und wo auch drauf stand, dass hier die Synagoge war und dass wir auch auf ein würdiges Gedenken in Zukunft hoffen. Diese Holztafel wurde quasi illegal von uns aufgestellt, aber sie wurde geduldet. Nach mehreren Jahren weiterer Diskussion wurde dann 1989 ein Gedenkstein errichtet. Dieser Gedenkstein war sicherlich besser als nichts, aber insbesondere im Herbst und zu Ostern fand hier immer eine große Kirmes statt und es war doch ein recht unwürdiges Schauspiel, wenn dann betrunkene und ausgelassene Menschen an und auf dem Denkmalsockel herumliefen, laut schreiend. Das war der Würde des kleinen Denkmals und des Steins eigentlich nicht angemessen. Das heißt, die Diskussion ging weiter. Es hat noch viele Jahre gedauert, bis zum Jahre 2000, kann man ungefähr sagen, wo endlich bei der Überplanung des gesamten Areals hier die Möglichkeit aufgegriffen wurde, ein größeres und ein würdevolleres Denkmal zu errichten. Es wurden Architektenwettbewerbe ausgeschrieben im Jahre 2000 und es wurden Kommissionen gegründet. Es haben sich 5 oder 6 Architekten beteiligt mit verschiedenen Entwürfen und verschiedene Abgeordnete des Stadtparlaments, aber auch andere gesellschaftliche Gruppen wurden dann beteiligt, welcher Entwurf jetzt ausgewählt werden sollte. Es wurde ausgewählt eben dieser hier mit den 3 T-Stücken und den 18 Platanen. Inzwischen ist es so, dass immer am 9. November des Jahres, wenn sich die Pogromnacht jährt, hier eine Feierstunde stattfindet mit dem Bürgermeister, mit Schulklassen und mit vielen anderen gesellschaftlichen Akteuren. Und die letzte Versammlung fand ja vor wenigen Tagen statt. Es waren 400 Leute da hier, was eigentlich schon sehr beachtlich war. Es wurde dann nochmal an das Schicksal der Juden erinnert, aber auch an das Schicksal des von der Hamas ausgehenden Pogroms in Israel, bei dem 1400 Menschen ermordet wurden und 240 Menschen verschleppt worden sind. Und es ist jedenfalls ein gutes Zeichen, dass dieser Ort genutzt wird, dass hier auch am Boden noch eine Tafel eingelassen ist, wo nochmal auf diesen Ort hingewiesen wird und auch noch eine kleine Stele mit weiteren Informationen. Und ich hoffe, dass möglichst viele Menschen hier auch mal einen Moment innehalten und daran denken, was hier 1938 mal passiert ist.